Wir müssen den Wunderstein wieder schaffen, oder es ist alles umsonst.« Weil nun die Kaufleute in dem Schloss noch wohnten, gingen die Tiere miteinander hin, und wie sie nahe dabei waren, sagte der Bär: »Maus, geh hin und guck durchs Schlüsselloch und sieh, was anzufangen ist. Du bist klein, dich merkt kein Mensch.« Die Maus war willig, kam aber wieder und sagte: »Es geht nicht. Ich habe hineingeguckt, der Stein hängt unter dem Spiegel an einem roten Bändchen, und hüben und drüben sitzen ein paar große Katzen mit feurigen Augen, die sollen ihn bewachen.« Da sagten die anderen: »Geh nur wieder hinein und wart, bis der Herr im Bett liegt und schläft. Dann schleich dich durch ein Loch hinein und kriech aufs Bett und zwick ihn an der Nase und beiß ihm seine Haare ab.« Die Maus ging wieder hinein und tat, wie die anderen gesagt hatten. Und der Herr wachte auf, rieb sich die Nase, war ärgerlich und sprach: »Die Katzen taugen nichts, sie lassen mir die Mäuse die Haare vom Kopf abbeißen,« und jagte sie alle beide fort. Da hatte die Maus gewonnen Spiel. Wie nun der Herr die andere Nacht wieder eingeschlafen war, machte sich die Maus hinein, knupperte und nagte an dem roten Band, woran der Stein hing, so lang, bis es entzwei war und herunterfiel. Dann schleifte sie es bis zu der Haustür. Das ward aber der armen kleinen Maus recht sauer, und sie sprach zum Affen, der schon auf der Lauer stand: »Nimm du nun deine Pfote und hol's ganz heraus.« Das war dem Affen ein leichtes. Der trug den Stein, und sie gingen so miteinander bis zum Fluss. Da sagte der Affe: »Wie sollen wir nun aber zu dem Kasten kommen?« Der Bär sagte: »Das wird bald geschehen. Ich gehe ins Wasser und schwimme. Affe, setz dich auf meinen Rücken, halt dich aber mit deinen Händen fest und nimm den Stein ins Maul. Mäuschen, du kannst dich in mein rechtes Ohr setzen.« Also taten sie und schwammen den Fluss hinab. Nach einer Zeit war es dem Bär so still, fing an zu schwatzen und sagte: »Hör, Affe, wir sind doch brave Kameraden, was meinst du?« Der Aff aber antwortete nicht und schwieg still. »Ei«, sagte der Bär, »willst du mir keine Antwort geben? Das ist ein schlechter Kerl, der nicht antwortet.« Wie der Affe das hörte, tat er das Maul auf, lässt den Stein ins Wasser fallen und sagte: »Ich konnte ja nicht antworten, ich hatte den Stein im Mund. Jetzt ist er fort, daran bist alleine du schuld.« »Sei nur ruhig«, sagte der Bär, »wir wollen schon alles erdenken.« Da beratschlagten sie sich und riefen die Laubfrösche, Unken und alles Ungeziefer, das im Wasser lebt, zusammen und sagten: »Es kommt ein gewaltiger Feind. Macht, dass ihr viele Steine zusammenschafft, so wollen wir euch eine Mauer bauen und euch schützen.« Da erschraken die Tiere und brachten Steine von allen Seiten herbeigeschleppt. Endlich kam auch ein alter, dicker Quarkfrosch recht aus dem Grunde herauf und hatte das rote Band mit dem Wunderstein im Maul. Wie der Bär das sah, war er vergnügt. »Da haben wir, was wir wollen«, nahm dem Frosch seine Last ab, sagte den Tieren, es sei schon gut, und machten einen kurzen Abschied. Darauf fuhren die drei hinab zu dem Mann im Kasten, sprengten den Deckel mit Hilfe des Steins und kamen noch zur rechten Zeit, denn er hatte das Brot schon aufgezehrt und das Wasser getrunken und war schon halb verschmachtet. Wie er aber den Stein in die Hände bekam, da wünschte er sich wieder frisch und gesund und in sein schönes Schloss mit dem Garten und Marstall und lebte vergnügt, und die drei Tiere blieben bei ihm und hatten's gut ihr Leben lang. Ende von »Die treuen Tiere«, gelesen von Hokuspokus.